öffnet euch, ihr beiden Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Öffnet euch, ihr beiden Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Wer ihm folgt, sein Kreuz nach trägt. Gnade, Gnüge, volles Leben will er allen Christen geben. Wer ihm folgt, sein Kreuz nach trägt. Wer ihm folgt, sein Kreuz nach trägt. Öffnet euch, ihr beiden Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt. Öffnet euch, ihr beiden Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass ihr Teufel tot erlegt, dass ihr Teufel tot erlegt. Teufel tot erlegt.